Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ich halte bei der Sitz eine Mücke an der Hand hier, weil das die Dinger sind manchmal lauter, manchmal leise, ich weiß nicht, wie das passiert. Beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir einen Hadith angefangen. Und zwar, wer kann sich noch ein bisschen erinnern, wo wir waren? Miraj. Genau, wir waren bei Miraj. Da fällt mir gerade ein, weil du das gerade sagst. Da gab es eine, vor ein paar Nächten, manche Leute denken, es gibt so eine bestimmte Nacht in diesen Tagen. Ja, von Donnerstag auf Freitag. Manche denken, da muss man viel beten und weiß nicht, fasten und nennen das Rawaib-Nacht. Ja. Und ja, alles wegschmeißen. Alles. Also, wenn das etwas wäre von der Sunna, denn unsere Gelehrten hätten das schon längst gesagt. Aber wer erzählt so etwas? Leute, die teilweise Imame, Leute, die Minbar hochsteigen, aber nicht jeder, der den Minbar hochsteigt, ist ein Gelehrter. Muss man wissen, ne? Aber die Gelehrten würden sowas niemals sagen. Die Gelehrten sagen nur Sachen, die auch Hand und Fuß haben. Aber die stützen sich nicht auf Hadithe, die erfunden sind. Deswegen muss man aufpassen, nicht alles, was die Leute sagen. Die Leute sagen, es ist eine heilige Nacht, eine besondere Nacht, eine was Spaß für eine Nacht. Aber dem ist nicht so. Wir waren beim Hadith über Al-Mi'raj. Auch das wird gefeiert von manchen Leuten. Ne? Diese Himmelsfahrt des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Schade nur, warum hat der Prophet sie selbst nicht gefeiert? Ein bisschen komisch. Ne? Die Leute sind irgendwie prophetischer als der Prophet, oder wie soll man das sagen? Oder wenn unsere Salaf, also die Sahaba und die Leute dort, manche wollen diesen Leuten folgen, aber die sind natürlich noch religiöser als sie, oder wie soll man das sich vorstellen? Ja? Also man kann nicht besser machen als die Besten, das geht nicht. Weil die Besten, das ist schon der Superlativ. Die machen es am besten, der Prophet hat es am besten gemacht. Man kann es nicht besser machen, als der es am besten gemacht hat, sonst dein Kartenhaus geht zusammen. Dann sagst du in Wirklichkeit, ich mache es besser als er, also bin ich besser. Weil du machst es ja anders. Wenn du es anders machst, dann wäre was denn jetzt? Ist es genauso gut, wie der Prophet es gemacht hat? Kann ja nicht sein, oder? Wenn es genauso wie der Prophet gemacht hat, dann hätten wir zwei Sünder oder sowas. Ja. Kannst du es nur genauso machen wie er? Theoretisch, schaffst du auch nicht. Also kannst du nur ein bisschen drunter gehen. Je mehr du dich abwendest von seiner Sunna und Sachen feierst, die er nicht gefeiert hat, desto eher gehst du auf den falschen Weg. Weil es ist eine prinzipielle Frage. Manche Leute sagen, was ist das Problem, dass ich in einer Nacht mehr bete? Das Problem ist, dass du nicht der Sunna des Propheten folgst. Weder in kleinen Dingen noch in großen Dingen. Es ist dir egal, du machst dein eigenes Ding. Und wenn du einmal dein eigenes Ding machst, dann hast du ein prinzipielles Problem, weil die Frage ist, warum machst du etwas anders, als der Prophet es gemacht hat? Was steckt dahinter? Denkst du, du kannst es besser machen als er? Denkst du, du darfst was Neues irgendwie machen? Das ist das prinzipielle Problem. Deswegen sagte Imam Malik, rahimahullah, wer irgendwas Neues macht in der Religion, der hat, Klammer auf, ob er will oder nicht, der hat behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Betrüger ist. Das hat er so hart ausgedrückt. Warum? Weil das Imam Malik, der vier Imam. Also warum? Sagt er, weil Allah sagt im Koran, die Religion ist vollkommen. Vollkommen heißt perfekt, fertig. Wie wenn du einen Wasserballon hast, du füllst ihn auf, Wasser bis zum geht nicht mehr. Rand voll, fertig. Du kannst kein Wasser mehr reinmachen, geht nicht. Alles, was du jetzt machst, läuft über. Jede neue Sache, die du machst, kann nicht mehr in den Topf rein. Geht nicht. Er ist schon voll. Oder denkst du, der Topf ist nicht voll? Denkst du, der Prophet hat nicht alles voll gemacht? Okay, das wäre was anderes. Dann hast du ein anderes Problem. Also so oder so, du bist auf dem falschen Dampfer. Und eine dieser Nächte, besonderen Nächte, zweifellos besondere Nächte, aber man darf ja nicht einfach sagen, nur weil sie was Besonderes ist, deswegen feiern wir sie. Das geht nicht. Warum? Weil der Prophet selbst hat unsere Feiertage festgelegt. Wir haben wöchentliche Feiertag, das ist der Freitag. Und wir haben jährliche Feiertage, das ist Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, berichtet, dass Abu Dharr über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam Folgendes berichtet. Das heißt, der Prophet selbst erzählt, was mit ihm passiert ist in dieser Nacht. Und ich denke, ich fange den Hadith noch einmal kurz zum Anfang an. Wir hatten zwar ein Drittel ungefähr schon gesagt, aber ich gehe ihn schnell nochmal durch, ohne ihn zu kommentieren. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Dach meines Hauses hat sich gespalten, als ich in Mekka war, dann ist Jibril sallallahu alaihi wa sallam hinabgestiegen und hat meine Brust gespalten, meine eigene Brust aufgemacht, hat dann sie mit Samsamwasser gewaschen, dann hat er einen Eimer gebracht aus Gold, der mit Weisheit und Iman gefüllt war, und hat ihn in meinen Brustkorb gekippt. Und dann hat er meine Brust wieder zugemacht, und dann hat er mich an der Hand geführt und ist mir zum Himmel aufgestiegen. Gemeint ist also, vorher ist der Isra passiert natürlich. Vorher ist er, Isra ist die Nachtreise von Mekka nach Al-Quds. Und das, was jetzt hier erzählt wird im Hadith, ist von Al-Quds nach oben. Dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, der Hadith ist also bei Bukhari und bei Muslim, ja. Aber der Wortlaut, den ich hier habe, ist das Sahih Muslim. Auf Deutsch ist es sowieso egal. Auf Deutsch gibt es den Wortlaut gar nicht. Dann sagt er, ist Jibril mit mir zum Himmel aufgestiegen. Als er zum untersten Himmel kam, hat Jibril alaihi salam zum Wärter, zum Wächter des Himmels gesagt, öffne. Daraufhin sagte der Wächter, wer ist da? Er sagte, Jibril. Er sagte, und wer ist mit dir? Ist mit dir jemand? Er sagte, ja, mit mir ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dann sagte der Wächter, ist zu ihm gesandt worden? Also ist er ein Gesandter? Also auch Jibril darf nicht irgendjemanden da hochbringen. Und sagte, ja, zu ihm ist gesandt worden. Und dann hat er die Tür für ihn geöffnet. Dann sind wir im ersten Himmel hochgestiegen und das ist hochgestiegen. Und dann haben wir einen Mann gesehen. An seiner rechten Seite war eine große Menschenmenge. Und an seiner linken Seite war eine große Menschenmenge. Wenn er auf seine rechte Seite geschaut hat, lächelte er. Und wenn er auf seine linke Seite geschaut hat, fing er an zu weinen. Und er sagte, herzlich willkommen, O rechtschaffender Prophet und Sohn eines Rechtschaffenden. Haben wir gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist Sohn eines Rechtschaffenden. Warum? Weil er von Propheten abstammt. Er stammt von Ismail alaihi salam ab und er wiederum stammt ab von Ibrahim alaihi salam. Also ist er der Sohn von rechtschaffenden Menschen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, O Jibril, wer ist das? Er sagt, das ist Adam sallallahu alaihi wa sallam. Adam, wisst ihr, ist er der erste Prophet, erste Nabi. Und diese Menschenmenge auf seiner rechten Seite, linken Seite, sind die Nachkommenschaften von seinen Kindern. Die Leute an seiner rechten Seite sind die Paradiesbewohner und die Leute an seiner linken Seite sind die Höllenbewohner. Wenn er auf seine rechte Seite schaut, lacht er, lächelt er. Und wenn er auf seine linke Seite schaut, fängt er an zu weinen. Dann ist Jibril mit mir aufgestiegen bis zum zweiten Himmel. Er sagte dann zum Wächter, öffne. Der Wächter sagte dann zu ihm das Gleiche, was der Erste auch gesagt hatte. Dann hat er die Tür geöffnet. Und dann sagte Anas, radiallahu ta'ala, der Überlieferer dieses Hadithes, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann in den Himmeln Adam, Idris, Isa, Musa und Ibrahim salawatullahi alaihim ajma'in getroffen hat. Also der hat das jetzt nicht eingeordnet, in welchen Himmel er wen getroffen hat. Er hat nur gesagt, er hat dann Adam getroffen, Idris, Isa, Musa, Ibrahim, diese Überlieferung ist es so, ja. Salawatullahi alaihim ajma'in. Salawat ist der Plural von Salah. Und Salah von Allah, Salah, unser Salah kennen wir, aber wenn es um Allah geht, Salah ist es seine Rahmah, seine Barmherzigkeit. Und er sagte in dieser Überlieferung, hat er nicht gesagt, der Überlieferer, in welchem Himmel er wen getroffen hat. Er hat nur gesagt, dass er Adam im untersten Himmel getroffen hat und Ibrahim im sechsten Himmel getroffen hat. Also die anderen offensichtlich dazwischen. Als Jibril und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bei Idris vorbeikamen, Idris, Allahu a'lam, welcher Name das im Deutschen ist. Weil über den Propheten Idris wissen wir auch nicht sehr viel. Es gibt so einen Namen, der erwähnt wird. Manche sagen, das könnte dieser Mensch gewesen sein, aber lassen wir das lieber sowas weg, weil wenn wir sowieso nicht sehr viel wissen über Idris, es ist schwierig zu vergleichen mit den Büchern des Volkes der Schrift. Als Jibril und der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Idris vorbeikamen, sagte er: Herzlich willkommen, o rechtschaffener Prophet und rechtschaffener Bruder. Ja, Bruder, ne? Kein Nachkommenschaft mehr, weil Adam, der Vater der Menschheit. Aber Idris ist offensichtlich kein Vorfahre des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hiernach hat der Prophet gefragt, wer ist das? Er sagt, das ist Idris, a.s. Danach kam er an Musa, a.s. vorbei und Musa sagte, herzlich willkommen, o rechtschaffener Prophet und rechtschaffener Bruder. Musa, wie auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, beide stammen ab von Ibrahim, a.s. Aber danach trennen sich die Gemüter, weil Ibrahim hatte ja Ishaq und Ismail als Kinder. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Araber, von Ismail stammen sie ab, also die arabisierten Araber, wie man so sagt. Und es gibt die ursprünglichen Araber und es gibt die Araber, die arabisch geworden sind, weil der Prophet Ibrahim, als er nach Mekka kam, dort waren ja war erstmal noch gar keiner. Es war ja ein leeres Tal. Und als dann Ismail a.s. sich dort niedergelassen hat, seine Mutter, dann kamen einige Araber ihm dazu und dann hat Ismail von ihnen, sagt man, Arabisch gelernt und dann sind, wie gesagt, die Leute davon, sagt man, sind Arabisch geworden. Und der zweite Sohn von Ibrahim a.s. war Ishaq. Ishaq. Und Ishaq hat einen Sohn namens Jakob. Und Jakob, sein Beiname ist Israel. Und von ihm stammt Musa ab, Isa ab, Dawud, Suleiman und viele andere Propheten. So, also dann kam er, a.s., an Musa vorbei und er sagte, herzlich willkommen, o rechtschaffener Prophet. Und Bruder, ein rechtschaffener Bruder, der Prophet fragte, wer ist das? Er sagte, das ist Musa. Dann kam sie an Isa vorbei. Er sagte, herzlich willkommen, o rechtschaffener Prophet. Und Bruder, rechtschaffener Bruder. Und ich fragte, wer ist das? Er sagte, es ist Isa, der Sohn von Maryam. Dann kam ich an Ibrahim a.s. vorbei. Und er sagte, herzlich willkommen, o rechtschaffener Prophet und Sohn eines Rechtschaffenen. Ja, Sohn, weil Ibrahim ist sein Vater, einer seiner Ur-Ur-Großväter. Und wie konnte er über sich selbst sagen, rechtschaffen ist? Nach dem Tod weißt du, wie das Sache ist. Nach dem Tod weißt du schon, wo du ran bist. Dann sagte ich, wer ist das? Er sagt, das ist Ibrahim. Das ist Ibrahim. In einer weiteren Überlieferung geht dieser Hadith weiter. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann ist er mit mir weiter aufgestiegen. Auf Arabisch heißt es, hatta zahartu li mustawan asma'u fihi sarif al-aqlam. Wenn ein Stift schreibt, wenn ein Stift auf Papier schreibt, macht das Geräusche. Okay? Wie nennt man diese Geräusche auf Deutsch? Alhamdulillah, wir sind alle auf der gleichen Stufe. Deswegen habe ich das Wort auf Arabisch erst gesagt. Hervorragend man das Salif al-Akhla. So. Okay. So, und dieses Geräusch, der Prophet sagte, dann bin ich aufgestiegen, nachdem, also der letzte Ibrahim 6, bin ich aufgestiegen, bis zu einer Stelle, dass ich gehört habe, wie die Stifte schreiben. Was ist damit gemeint? Gemeint ist die Engel, die von Allah beauftragt worden sind, die das zu schreiben, was Allah weiß über diese Leute. Ihr wisst, zu unserem Glauben gehört der Iman al-Qadr. Al-Qadr ist der Glaube, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, was geschehen wird. Und deswegen der Mensch, noch bevor er erschaffen wurde, wurde aufgeschrieben, was er tun wird. Warum? Weil Allah weiß alles. Und das hat er dort mitgehört, wie das geschrieben wird gerade. Das heißt sozusagen diese, wie man auf Deutsch sagt, das Schicksal der Menschen. Aber auf Arabisch ist besser, man sagt Al-Qadr. Und gemeint ist, dass Allah den Engel sagt, schreibt auf, was mit den Menschen geschehen wird, denn ich weiß alles. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, berichtet uns in dieser kürzeren Fassung, dass er dann Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm gesprochen hat. Und das ist natürlich eine Angelegenheit, durch die Allah seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam geehrt hat. Weil kein Mensch kennen wir von allen Menschen, die mit Allah direkt gesprochen haben, außer zwei. Einmal Musa und einmal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hat dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Umma 50 Gebete auferlegt. 50 Gebete von der Art, wie wir sie beten. Wir verrichten 5 und er hat ihm 50 auferlegt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dann bin ich mit dieser Anordnung zurückgekehrt und wollte ich wieder runter. Und dann bin ich an Musa vorbeigekommen. Und Musa hat ihn dann gefragt, was hat Allah dir auferlegt? Was hat dein Herr deiner Umma auferlegt? Ich habe gesagt, er hat ihnen 50 Gebete auferlegt. Dann sagte Musa a.s. zu mir, geh nochmal zu deinem Herrn zurück. Red nochmal mit ihm. Deine Umma wird das nicht machen können. Daraufhin ist der Prophet sagte nochmal zurück, weil Musa a.s. hat die Erfahrung schon gemacht mit seinen Leuten. Und er sagte ihm, also ich habe das probiert mit meinen Leuten, es hat nicht geklappt. Deswegen geh nochmal zurück, denn deine Leute werden das auch nicht schaffen. Dann bin ich zu meinem Herrn zurück, habe ihn noch einmal darum gebeten. Und dann hat er die Hälfte davon erlassen. Von 50 also auf 25 Gebete. Und durch die Schafa'a von Musa a.s. Daraufhin ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder an Musa vorbeigegangen. Er sagte, ich habe ihm dann gesagt, was geschehen ist, und er sagte zu mir wieder, geh bitte wieder nochmal zu deinem Herrn zurück. Deine Umma wird das nicht machen können, diese 25 Gebete. Dann bin ich zurück. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, es sind 5 und doch werden es als 50 berechnet. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لا يبدل القول لدي. Bei mir wird das Wort nicht verändert. Das heißt, ab diese 5 bleiben es und es werden auch tatsächlich 5 mal 10 verrechnet werden. Also wenn du ein Gebet verrichtest, ist es so, als hättest du 10 Gebete verrichtet. Und Yawm al-Qiyamah wirst du auch belohnt werden, als hättest du 10 Mal dieses Gebet verrichtet. Und das ist für eine Anstrengung. 10 Mal gehst du diese 4 Raka'at im Dhuhr, Asr und Maghrib, Entschuldigung, der Isha. Eine unglaubliche Sache. Das heißt, statt dass du deine 7 Minuten verrichtest und darum auch 5 Minuten für dein Gebet, brauchst du schon fast 1 Stunde, nur um ein einziges Gebet zu verrichten. Und das Ganze 5-fach, hast du ungefähr 5 Stunden, als ohne die Sunna gebete. 5 Stunden bist du pro Tag nur mit Beten verrichtet. Wer das heutzutage macht, der gilt schon als ein Mensch. dann ist der Prophet Musa, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wieder bei Musa vorbei und hat zu ihm gesagt, es sind 5 Gebete nur noch. Auch da sagte Musa, geh nochmal zu deinem Herrn zurück. Geh nochmal zu deinem Herrn zurück. Und dann sagte ich, Prophet spricht, dann habe ich mich schon von meinem Herrn geschämt. Ich schäme mich von meinem Herrn. Und dann sagte er, und dann ist Jibril mit mir weitergegangen. Und bei dieser Stelle, liebe Geschwister, könnten wir sagen, auch hier 5 Gebete, manche Leute von der Umma des Propheten können das nicht und schaffen das nicht. Aus diesem Hadith lernen wir die Bedeutung der Ayah Allahs, wo er sagt im Koran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Sie haben Allah nicht so eingeschätzt, wie es ihm wirklich gebührt. Sie verherrlichen Allah nicht so, wie er es wirklich verdient hat. Weil Allah, der dir verlangt, und dir verlangt, 50 Gebete zu verrichten, sind 50 Gebete für Allah zu viel? Das heißt, Allah es nicht wert, dass wir für ihn so 50 Gebete verrichten? Nein, vielmehr Allah ist es wert, dass wir unser gesamtes Leben nach ihm ausrichten. Deswegen sagte Allah im Koran, قُلْ sprich inna salati, mein Gebet, wa nusuki, mein Opfer, wa mahyaya, und mein Leben, wa mamati, und mein Sterben, lillahi rabbil alamin, ist für Allah, den Herrn der Welten, la sharika lah, keinen Beigesellten hat er, keinen Partner hat er, wa bidhalika umirt, das ist mir angeordnet worden, wa ana awwalul muslimin, und ich bin der Erste, der sich Gott ergibt. Ich bin der Erste, der allen anderen Menschen vorausgeht und nicht zögert, sondern ich setze das als Erste um. Insofern sollte der Mensch sich schämen, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich geschämt hat. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum unser Prophet sallallahu alaihi wasallam es täglich nicht bei seinen 5 Gebeten gelassen hat, sondern hat vor den Gebeten und nach den Gebeten und hat am Vormittag gebetet. Und er hat, wenn er die Moschee betreten hat, gebetet. Und er hat in der Nacht lange Stunden gebetet. Offensichtlich, weil er sich schämt, für Allah subhanahu wa ta'ala nur 5 Gebete zu verrichten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann ist Jibril mit mir weitergegangen, bis er zu Sidratul Muntaha kam. Sidratul Muntaha ist ein Baum. Auf Deutsch Lotusbaum. Das ist aber anders, als wir uns vorstellen können. Er ist so ein riesiger Baum, den man sich natürlich nicht vorstellen kann, aber wird beschrieben als riesengroß und dass man sich eine ähnliche Überlieferung heißt, dass seine Blätter, die er hat, sind so groß wie die Ohren eines Elefanten. Sind so groß wie die Ohren eines Elefanten. Dann sagte und dann wurde dieser Lotusbaum überschattet oder sind ihm Farben haben ihn verdeckt, die sagte der Prophet la adri mahi, das heißt haben ihn Farben bedeckt, von denen ich nicht weiß, welche Farben das sind. Also wir kennen bestimmte Farben und unser Auge, und das weiß man auch heutzutage, dass die Augen sie sehen nur ein bestimmtes Farbspektrum. Eine bestimmte Farbwellenlänge kann es wahrnehmen. Aber es gibt auch Farben, die es gibt, von denen man weiß, dass es sie gibt, aber der Mensch kann sie mit seinem Auge nicht sehen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةِ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُ وَإِذَا تَرَابُهَا الْمِسْكِ. Dann sagte der Prophet, danach hat man mich ins Paradies reingelassen. Und ich habe dort Kuppeln von Perlen gesehen und habe gesehen, dass die Erde vom Paradies ist Moschus. Und das ist der Hadith zu Ende, liebe Geschwister. Es gibt noch viele andere Überlieferungen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch viel mehr gesagt hat über diese Nacht und was er im Paradies gesehen hat und was er in der Hölle gesehen hat. Allerdings würde das den Rahmen sprengen. Deswegen an dieser Stelle machen wir, was diese Nachtreise angeht, Schluss, obwohl natürlich damit viel mehr zu erzählen gibt. Manche Gelehrte, wie Ibn Hazm und Al-Qadi Riyad, haben diese Geschichte geleugnet. Nicht die ganze Geschichte, Entschuldigung, sondern ich meine die Geschichte, dass der Prophet auf seine Brust dass es wieder geöffnet worden ist, wie als er Jugendlicher war. Da wurde seine Brust auch einmal geöffnet und gereinigt und ihm Weisheit geschenkt und sein Herz gereinigt. Aber diese Geschichte ist authentisch überliefert worden und deswegen haben sie nicht recht, wenn Allah mit ihnen trotzdem zu reden sein. Diese Nachtreise, die Geschwister, von Mekka nach Al-Quds hat stattgefunden auf einem Tier, heißt Al-Buraq. Al-Buraq kommt vom Wort Barq. Baraqa. Haben wir gesagt, immer man muss auf dieses Wort gucken, woher das ursprünglich herkommt. Und Barq wird auf Arabisch Blitz. Als eine der Worte, die man ableitet von Ba-Ra und Qa. Und deswegen sagen die Gelehrten, ist dieses Tier ein sehr schnelles gewesen, das so schnell ist wie der Blitz. Von einem Ort zum anderen kommt. Und deswegen ist es auch nicht so weit hergeholt, dass das Ganze in einer Nacht stattgefunden hat. Dieses Tier wird beschrieben als ein Tier, das kleiner ist als ein Maultier und größer als ein Esel, und zwar ein weißes Tier. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat auch den Al-Kawthar gesehen in der Himmelsreise. Al-Kawthar ist ein Fluss. Und das ist der Fluss, über den Allah spricht im Koran, wo er sagte, inna a'atainaka al-Kawthar. Wahrlich, wir haben dir Al-Kawthar gegeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat beschrieben zum Kawthar als einen Fluss bei beiden Uferseiten, links und rechts, befinden sich Kuppeln, die aus Perlen sind, also riesengroße Perlen, die ausgehöhlt sind. Und auch der Boden dieses Flusses ist auch wiederum Moschus. Natürlich anders als der Moschus, den wir in diesem Leben kennen. In diesem Leben Moschus ist ein sehr wertvolles Parfüm, weil das nur von dem Moschus-Ochse gewonnen werden kann. Und das ist ein Teil beim Moschus-Ochse, der abgetrennt wird, Blut, ein Teil des Körpers abgetrennt wird. Und dann wird das genommen, vom Tier abgenommen und mit Gerste zubereitet, auf eine bestimmte Art und Weise, wie die Leute, die das machen, kennen. Und dann entwickelt sich dadurch ein sehr guter Geruch. Und diese Tiere sind meines Wissens nach vom Aussterben bedroht. Deswegen, ich habe noch nie gesehen, dass jemand das Original hat. Aber sicherlich gibt es das, ja. Zweifellos. Und das gilt als Moschus, als eines der wertvollsten Parfüms, auf Arabisch Misk. Allah redet darüber im Koran sogar, Surat al-Mutaffifin. Surat al-Mutaffifin, falls ihr sie kennt. Allah auch dort redet im Paradies davon, dass es dort Moschus gibt. Und wir wissen natürlich, die Sachen, die es in diesem Leben gibt, die Namen sind die gleichen, aber natürlich, was es dort gibt, ist noch viel, viel schöner. Und das ist in Al-Bukhari überliefert, bei diesem Nahr al-Kawthar, bei dem Fluss al-Kawthar. Dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ihm wurde natürlich eine entscheidende Frage gestellt, die jeder gerne wissen würde. Jeder Mensch, der gehört, dass ein Mensch diese Reise unternommen hat, wurde ihm eine Frage gestellt. Und zwar, das Wichtigste an der ganzen Reise. Ihr müsst euch für die ganze Reise, was war der Sinn der ganzen Reise? Der ganze Sinn der Reise war, Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen. Weil das war das Ziel. Deswegen manche Leute sagen, Allah ist überall. Ja, dann wenn Allah überall ist, warum ist der arme Mann auf dem Buraq 7 Himmel hochgegangen? Ja, das kann man nicht mit der Rakete heutzutage. Auch wenn du dein ganzes Leben lang mit der Rakete fliegst. Schau, kommst du nicht an. Dein Treibstoff reicht nicht aus. Brauchst du keinen Treibstoff. Da oben gibt es, sagen sie, Vakuum. Okay? Aber deine Lebenszeit reicht nicht aus. Aber wenn Allah überall ist, dann braucht man nicht zu ihm hingehen, oder? Nein. So, Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinem Thron. Das ist über dem 7. Himmel. Über dem siebten Himmel gibt es Wasser und der Thron ist auf dem Wasser und Allah ist über dem Thron. So ist uns überliefert worden im Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir sagen genau das, was Allah gesagt hat. Wir fügen weder ein Wort hinzu, noch leugnen wir etwas von dem, was Allah gesagt hat. Aber die entscheidende Frage ist nicht das. Die entscheidende Frage, wir wissen alles, wir hatten ihn getroffen, mit ihm gesprochen, aber die entscheidende Frage ist was? Wer weiß. Ich habe vorhin jemand erzählt durch diese Geschichte. Was wollt ihr wissen? Ich habe ihn gesehen. Ja, natürlich. Hast du deinen Herrn gesehen? Das ist das Größte, was man sich mal vorstellen kann, weil das ist die Sache. Das ist das Schönste, was dich erwarten wird im Paradies. Du willst sehen, wer hat dich erschaffen, wer hat dich so geehrt, wer hat dich so barmherzig behandelt. Du willst wissen, wer das gewesen ist. Das wäre eine Strafe für dich, wenn du niemals erfahren würdest, wer das war. Und daraufhin, der Prophet wurde gefragt, hast du deinen Herrn gesehen? Sahih Muslim. Dann sagte er auf Arabisch, Nurun anna arah. Er sagte, Licht. Wie hätte ich da was sehen sollen? Licht hat er nur gesehen, mehr nicht. Und deswegen ist die richtige Ansicht unter den Gelehrten, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seinen Herrn nicht gesehen hat. Und dass diese Sache eine Sache ist, die der Mensch nicht standhalten kann, solange er so ist, wie er jetzt ist in diesem Leben. Sondern wenn er aufersteht und Allah einem die Kraft dafür gibt, dann wird man Allah subhanahu wa ta'ala sehen können. Und der Prophet sagte das sallallahu alaihi wa sallam ganz klar im Hadith Abu Huraira. Er sagte, ihr werdet euren Herrn genauso sehen, wie ihr den Mond am Himmel seht. Also so klar werdet ihr ihn sehen, so werdet ihr auch den Herrn subhanahu wa ta'ala sehen. Und das ist natürlich nur für die gläubigen Menschen, weil Allah sagte in Surah Al-Mutaffifin über die Kuffar, dass sie an Rabbihim yawma idhin lamahjubun, das heißt, sie sind am jüngsten Tag, an jenem Tag von ihrem Herrn abgeschirmt. Wir werden ihn nicht sehen dürfen. Und das Gleiche sagen wir über jeden Muslim. Jeder Muslim, der sagt, man wird Allah nicht sehen, es gibt solche Menschen, die sagen solche komischen Sachen, obwohl der Prophet es gesagt hat. Wenn Allah es gesagt hat, sagen sie, nee, das geht nicht. Man kann Allah nicht sehen. Da sagen wir zu diesen Menschen, inshallah werdet ihr Allah niemals sehen. Weil wer so mit der Sunna umgeht, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und so mit den Ayat des Koran umgeht, der verdient es nicht besser, als dass Allah ihn blind macht am nächsten Tag, sodass er seinen Herrn nicht sehen darf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch Paradiesflüsse gesehen. Er hat vier Flüsse gesehen. Und zwei davon ist Al-Nil und Al-Furat. Nil und Furat sind heutzutage Flüsse, die es in diesem Leben gibt, hier in dieser Erde. Der Furat und der Nil. Den Nil kennt ihr, also Furat im Nord, im Osten und Nil da in Ägypten. Und also wissen wir, dass das Flüsse sind, die mit uns im Paradies zusammen sein werden. Wie? Allahu A'lam. Aber sicherlich schöner und gewaltiger und mächtiger und interessanter als die Flüsse, die wir heutzutage haben. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, zwischen meinem Minbar und meinem Haus ist ein Garten der Gärten des Paradieses. Das heißt, zwischen meiner Kanzel, da wo ich predige, in Medina, und meinem Haus, da wo ich wohne, diese Strecke oder diese Stelle ist ein Garten der Gärten des Paradieses. Deswegen die Leute bevorzugt mögen sich in diesem Ort aufhalten, nennt man Rauda. Auf Arabisch. Mögen dort bevorzugt beten, sich aufhalten, weil sie wissen, dass dieses Stück Erde mit ihnen zusammen sein wird im Paradies. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch beschrieben, wie er Jibril alaihi salatu wasalam gesehen hat. Und er hat gesagt, ich habe Jibril gesehen und er hatte 600 Flügel gehabt. Allah sagte nämlich im Koran, dass er Engel erschaffen hat mit zwei Flügeln, drei Flügeln, vier Flügeln. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er der Schöpfung hinzufügt, was er will. Und Jibril hat er hunderte von Flügeln hinzugefügt. Alayhi salam. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, also das, was ich gesagt habe, über Jibril gibt es auch einen Hinweis darauf in Surat An-Najm. Surat An-Najm, der Stern. Da kann man auch einige Ayat lesen, die darauf deutlich hinweisen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch die Hölle gesehen und Leute gesehen, die dort bestraft werden. Und eine, und das ist natürlich, gibt viel zu sagen darüber, aber eines davon, er sagte, Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Als man mit mir aufgestiegen ist, bin ich an Leuten vorbeigegangen. Sie hatten Fingernägel aus Kupfer und sie haben sich damit ihre Gesichter und ihre Brüste zerkratzt. Ich sagte, wer sind das, O Jibril? Was sind das für Leute? Er sagte, das sind diejenigen Menschen, die das Fleisch anderer essen und ihre Würde verletzen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, die Leute, die Riba machen. Also die Leute, die über andere Menschen schlecht sprechen. Warum hat er das so ausgedrückt? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat das Gleichnis im Koran so gesagt. Allah sagt im Koran: Ja, ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Das heißt sinngemäß: O die ihr glaubt, vermeidet viel schlechte Gedanken. Denn so mancher Gedanke ist Sünde. Und macht keine Spionage. Und redet auch nicht schlecht über andere. Das heißt, lästert nicht über andere. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. Hätte einer von euch gerne, dass er das tote Fleisch seines Bruders isst? Das würdet ihr auch verabscheuen. Deswegen fürchtet Allah und wisset, dass Allah die Reue annehmend ist und barmherzig. Je bei jemandem schlecht zu sprechen, das Gleichnis davon, man weiß, wie schlecht das ist, ist wie wenn man eine andere Person tot auffindet und anfängt, das tote Fleisch seines Bruders zu essen. Eine Sache, die man verabscheut, die man nie macht. Und ebenso verabscheuenswert ist es bei Allah, dass man über einen anderen Menschen schlecht spricht. Natürlich, um die Rahmenbedingungen zu halten. Es gibt bestimmte Bedingungen, bestimmte Fälle, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas zugelassen hat. Aber diese Fälle sind nicht so wichtig, weil die meisten Menschen achten ja nicht auf die 6 Fälle, sondern sie machen eher Dinge, die an sich zweifellos verboten sind. طيب, liebe Geschwister, an dieser Stelle, inshallah, machen wir barakallahu fikum Stopp und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Es gibt noch einige Sachen, bis auf nächstes Mal inshallah zu erzählen. Oder ich mache mit dieser Stelle noch zu Ende, barakallahu fikum. Dann sind wir mit dieser Nachtreise inshallah fertig. Inshallah. Und zwar, Jibril a.s. hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dann 2 Trinkgläser gebracht. Ein Trinkglas mit Alkohol, Wein, wortwörtlich, Wein, Khamr. Und das andere Trinkglas mit Milch. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte die Wahl, was er nehmen möchte. Und er hat ausgewählt die Milch. Und dann sagt der Prophet, sagte der Jibril zu ihm: Du hast die Fitra gewählt. Das heißt, der Mensch natürlicherweise, er neigt dazu, Dinge zu nehmen, die halal sind und gut sind und nicht Dinge, die schlecht sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er dann von der Nachtreise zurückkam, liebe Geschwister, hatte den Menschen das erzählt. Ihr wisst noch, der Grund dieser Nachtreise, es gab viele Gründe, aber einer davon war, dass der Prophet alaihi salatu wasallam getröstet worden ist durch diese Nachtreise, weil in diesem gleichen Jahr war seine Frau gestorben und auch sein Onkel, der ihn immer beschützt hatte. Aber die Mushrikun, die Götzendiener, als sie von dieser Geschichte erfahren haben, haben sie ihm nicht geglaubt. Sie haben ihm nicht geglaubt und daraufhin haben sie ihm vorgeworfen, dass er ein Lügner ist natürlich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, was Sahih Muslim: Ich war in Al-Hijr. Al-Hijr ist diese Stelle vor der Kaaba. Er sagt: Ich war in Al-Hijr und die Leute von Quraysh haben mich gefragt nach meiner Nachtreise. Sie haben mich nach Dingen gefragt in der Moschee von Jerusalem, Beit al-Maqdis, die ich mir natürlich nicht genau gemerkt habe. Daraufhin habe ich mir richtig große Sorgen gemacht. Ich habe mir so Sorgen gemacht, wie ich noch nie Sorgen hatte. Warum? Weil wenn er sie ihn fragen und er kann keine Antwort geben, dann die sagen, du warst gar nicht Gott, du Lügner. Wenn du dort gewesen wärst, wirklich, hättest du das gewusst. Und zwar natürlich Leute, die Bescheid wissen, die dort gewesen waren. Und in einer Überlieferung, die Geschwister, haben sie ihn sogar gefragt, wie viele Fenster die Moschee hat und so etwas. Wenn jetzt die Augen zumacht und ich frage würde, die Moschee hier, wie viele Fenster hat, zählen wir. 5, 6, 7, 8, 9. Eine Sache, die merkt man sich nicht. Obwohl man jahrelang in die Moschee kommt, trotzdem, man merkt sich nicht, wie viele Fenster die Moschee hat. Man achtet nicht auf bestimmte Dinge. Deswegen haben sie natürlich absichtlich versucht, in die Falle zu locken. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat auch seinen Propheten geholfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Moschee vor Augen gezeigt. Richtig vor Augen gezeigt. Wie du dir heutzutage ein Fernseher vorstellen kannst, und er wird jetzt gerade live übertragen, dreidimensional, er hat das vor eigenen Augen gesehen. Egal, was ihn gefragt haben, sagt, ja, da ist das, das, das, und tut so, als würde er in die Luft schauen, dabei sieht er das Gebäude vor eigenen Augen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten nicht zulässt, dass er erniedrigt wird. Und so ist es, Allah subhanahu wa ta'ala lässt nicht zu, dass der gläubige Mensch erniedrigt wird. Auf keinen Fall. Solange man ehrlich ist mit Allah und auf ihn vertraut, dann wird er einem aus der schwierigsten Lage heraushelfen. Wie? Lass die Sache über Allah subhanahu wa ta'ala seine Sache sein. Und hier hat er seinen Propheten geholfen durch ein richtiges Wunder. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah hat es mir dann vor eigenen Augen gezeigt. Egal was sie mich gefragt haben, habe ich ihnen es genau mitgeteilt. Und der Hadith ist es sahih, Muslim. Und auch, liebe Geschwister, war dieses Ereignis kein einfaches Ereignis. Nicht jeder hat das geglaubt. Sogar heutzutage Muslime, es gibt natürlich Meinungsverschiedenheit, ob der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Körper und Seele das gemacht hat, oder ob er das mit seinem Körper, oder ob er es nur mit der Seele gemacht hat, das heißt nur ein Traum war. Und die offensichtliche Bedeutung der Hadith ist, dass es natürlich eine wirkliche Himmelsfahrt war, denn wenn das keine richtige Himmelsfahrt wäre, sondern nur ein Traum, dann wäre es auch ein Wunder gewesen, zweifellos, aber es wäre nicht ein so starkes Wunder gewesen, wie wenn es mit Körper und Seele gewesen wäre. Auf jeden Fall war dieses Ereignis eine große Prüfung für die gläubigen Menschen, und damit möchte ich inshallah abschließen. Und zwar hat Al-Hakim Al-Mustadrak überliefert, und Al-Albani hat den Hadith in As-Sahiha aufgenommen. Er sagte, in diesem Hadith heißt es, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Nachtreise gemacht hat, bis zu Al-Masjid Al-Aqsa, haben die Menschen dann angefangen, über dieses Ereignis unter sich zu sprechen. فَرْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا بِهِ. Sagt er, und dann sind manche Menschen vom Glauben abgefallen, obwohl sie an ihn geglaubt hatten. Obwohl sie an ihn geglaubt hatten und ihn immer geglaubt haben, was er gesagt hat. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir hören, dass ein Mensch den Islam verlässt, dann heißt das nicht immer, dass dieser Mensch ein Heuchler ist oder dass dieser Mensch kein richtiger Gläubiger gewesen ist und so weiter und so fort. Sondern du musst wissen, dass die Herzen sind zwischen zwei Fingern, der Finger des Alabamas, und er wendet sie so, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Geschenk von Allah, dass du Gläubiger bist. Und du hast überhaupt keine Garantie, dass du diesen Glauben stärken wirst. Hast du keinen. Natürlich gibt es auch Gründe und Ursachen dafür. Aber trotzdem sollte jeder Mensch davor Angst haben. Und deswegen hat sogar der Prophet a.s. immer ein Dua gesprochen und gesagt, ja, muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Das heißt, O Wender der Herzen, festige mein Herz auf dem Iman, auf dem Islam, auf deine Religion. Und wenn der Prophet a.s.w. solch ein Dua spricht, dann haben wir es noch eher nötig, solchen Dua zu sprechen. Deswegen, solche Prüfungen waren die Menschen damals unterlegen. Wir sind dieser Prüfung nicht unterlegen. Und deswegen können wir auch niemals den Iman erreichen und die Stufe erreichen, das Sahaba. Aber es heißt wortwörtlich, manche Menschen, die an ihn zuvor geglaubt hatten, sind dann vom Glauben abgefallen. Und dann sind die Leute mit dieser Geschichte von der Nachtreise und Himmelsreise, sind sie zu Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu gegangen. Und sie haben zu ihm gesagt, na, was meinst du? Was meinst du jetzt? Dein Freund behauptet, dass er in einer einzigen Nacht von Mekka nach Al-Quds gegangen ist. Besser gesagt, zu Moschee in Jerusalem gegangen ist. Und sie dachten, sie haben jetzt was in der Hand, wodurch sie Abu Bakr endlich mal wegkriegen können von seinem Freund, wo sie endlich mal stacheln können. Das, was sie machen, sind Namima. Sie wollen eine der schlimmsten Formen von Namima. Sie wollen also versuchen, Unruhe zu stiften zwischen dem Propheten und Abu Bakr. Abu Bakrs Antwort war, hat er das wirklich gesagt? Und sie sagten ja. Weil, liebe Geschwister, die Menschen auch damals, für sie war Ehrlichkeit eine Tugend. Und für sie gab es nichts Schlimmeres, als dass ein Mensch ihnen vorwirft, sie wären unehrlich. Und gerade die freien Menschen, die nicht die Sklaven, die freien Menschen, für sie waren bestimmte Sünden wie Zina und Lügen und so eine Sache, die kommt gar nicht in Frage. Deswegen auch damals Abu Sufyan, als er da bei Herakl war, Heraklius war, und dann war es ja so, dass der Heraklius hat Abu Sufyan bestimmte Fragen gestellt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte selbst, er hat das später den Islam angenommen, er erzählt die Geschichte, ne? Er sagte selbst, wenn die Leute mir nicht vorwerfen würden, dass ich über ihn gelogen hätte, dann hätte ich gelogen über ihn. Aber hat er nicht gelogen. Das Einzige hat er gesagt, als er mich gefragt hat, über die Situation, die jetzige Situation zwischen Quraysh und dem Propheten und den Muslimen, hat er gesagt, es gibt gerade eine Friedensphase. Die haben ja so einen 10-jährigen Vertrag ausgemacht unter sich. Er sagt, es gibt jetzt gerade Frieden. Man sagt aber sofern, das war das Einzige, wo ich irgendwie was Schlechtes bei dem Propheten sagen konnte, weil dann hat er gesagt, es ist jetzt gerade Frieden, aber wir wissen nicht, was er gerade anstellt. Das heißt, er ist ehrlich geblieben, aber hat versucht, irgendwas reinzubringen. Und das war das Einzige, was er machen konnte, mehr nicht. Deswegen, liebe Geschwister, hat Abu Bakr gesagt, hat er wirklich das gesagt? Dass er in einer Nacht von Mekka nach Medina gegangen ist, haben gesagt, ja. Dann sagte er, radiallahu ta'ala anhu, wenn er das gesagt hat, dann hat er die Wahrheit gesprochen. Punkt. Das ist, was man Gottergebenheit, Gottvertrauen, nenn es, wie du willst, nennt. Iman, Islam, egal was. Für Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, war klar, wenn er ihm schon glaubt, dass Jibril in einem Moment von oben, vom Himmel oben, auf die Erde runterkommt, in einem Augenblick, dann warum sollte er ihm nicht glauben, dass er imstande ist, in einem Augenblick durch Allahs Willen von einem Ort zum anderen zu gehen? Viel kleiner ist gar nichts. Die Distanz zwischen Himmel und der Erde ist doch nichts im Vergleich zu Mekka und Al-Quds. Dann sagten sie zu ihm, du glaubst ihm, dass er in einer Nacht nach Jerusalem geht und dann noch bevor es morgen ist, wieder zurückgekehrt ist? Seht ihr, all diese Geschichte läuft, es ist eindeutig, dass der Prophet selbst war, da, verreist ist. Und nicht nur seine Seele, ja, sondern er ist selbst mit eigenem Körper dahin gegangen. Dann sagte er, selbstverständlich, ich glaube ihm sogar etwas, was doch viel weit hergeholter ist als das. Ich glaube ihm, dass in einem Augenblick die Nachricht vom Himmel zu ihm herabkommt. Und dann sagt der Überliefer, deswegen wurde Abu Bakr As-Siddiq genannt. As-Siddiq bedeutet jemand, der jemandem anderes immer vertraut und blind glaubt. Oder immer glaubt und blind vertraut. Von Sadaqa und Saddaqa. Sadaqa heißt ehrlich sein, Recht haben, weiß nicht was. Saddaqa heißt glauben, jemand anderes glauben. Und das war, das heißt, und Siddiq ist die Person, die so etwas umsetzt. Und das ist Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Weil so glaubt nur jemand, dessen Herzen vollkommen erfüllt ist mit Iman. Er hat nicht mal gesagt, Prophet, wie hast du das gemacht? Das kann doch nicht sein. Wie kann das sein? Erklär mir wie, damit ich verstehe. Wenn du mir sagst, du hast, Jibril kam, hat dich getragen, okay. Da kann ich nachvollziehen, ansonsten nicht. Nein. Egal wie, spielt keine Rolle. Weil Allah ist zu allem imstande. Und nur weil ich nicht weiß, wie es war, heißt nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Und das ist die Art und Weise, wie Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu mit Rab umgegangen ist. Und so gehen die gläubigen Menschen, alhamdulillah, heutzutage ebenfalls um mit den Texten aus dem Koran und der Sunna. Wenn irgendetwas steht, was unglaublich erscheint, dann wir glauben das trotzdem, warum hat Allah das gesagt? Das Paradies zum Beispiel. Im Paradies, du musst nur laufen, ohne dass du ohne dass du sagst, ich hätte gerne ein gebratenes Hähnchen, weiß nicht was, oder gebratenen Vogel, noch bevor du es aussprichst, ist es vor dir. Das Hähnchen oder der Vogel gebraten, du kannst ihn essen. Warum? Weil zu fragen und zu bitten, ist eine Erniedrigung. Und im Paradies gibt es keine Erniedrigung mehr. Deswegen brauchst du deinen Mund nicht mehr aufmachen. Und du bekommst das, was du dir wünschst. Wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns im Koran klipp und klar gesagt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah euch belohnen für eure Anwesenheit. Und wa jazakum Allah khairan.